Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit seiner Filmreihe Heimat ist der Filmemacher Edgar Reitz berühmt geworden. In drei Teilen und einem Epilog gelang ihm eine intensive, vielfach preisgekrönte, episch-filmische Deutschlandgeschichte, ein tiefer Blick in die Provinz. In Murbach im Hunsrück wurde Reitz geboren. Dort in einer Garage hatte einst seine Leidenschaft auch fürs Kino begonnen. Und dort in Murbach hat er jetzt gemeinsam mit einem Kaffeebetreiber ein 30-Plätze-Kino eingerichtet. Das vermutlich kleinste Lichtspielhaus Deutschlands soll nicht nur die eigenen Filme und die Lieblingsfilme des in München lebenden 86-jährigen Regisseurs zeigen, sondern auch internationale Kurzfilme und Eigenproduktion ambitionierter Laien. Anke Petermann hat das Premierenwochenende in Murbach verfolgt. Szene aus dem letzten Teil der Heimattrilogie des bekannten Hunsrück-Epos von Edgar Reitz. Es schien, dass ich einen Kreis geschlossen hatte. Ohne es zu wollen, war ich in die alte Heimat zurückgekehrt. Auch für den 86-jährigen Filmregisseur schließt sich ein Kreis. Zumindest für ein Gastspiel ist der Wahlmünchner in sein Moorbacher Elternhaus zurückgekehrt. Kaffee Heimat heißt seit 2013 die frühere Uhrmacherei seines Vaters Robert. Zum Kino Heimat hat Reitz nun gemeinsam mit dem Kaffeebetreiber die ehemalige Garage umfunktioniert. Mitten im Zweiten Weltkrieg 1942 stand dort kein Auto, denn das war beschlagnahmt. Der 10-jährige Edgar spannte eine Wäscheleine und hängte ein weißes Betttuch darüber, die Leinwand. Ich habe die Kinder zusammengetrommelt, dann saßen die Kinder da in Reihen. Ich habe ein Tischchen aus dem Haus rausgebracht, da wurde der Projektor draufgestellt und dann habe ich denen erklärt, was sie jetzt sehen und gekurbelt. Die Filmschnipsel hatte der junge Moorbacher vom Filmvorführer, der im örtlichen Tanzsaal gelegentlich Kino veranstaltete. Edgar war nicht wählerisch, er nahm auch Propagandastreifen. Da sah man Adolf Hitler, wie er spricht zu seinem Volk. Das war aber Stummfilm, was ich da hatte. Man sah ihn gestikulieren, aber man hörte nicht, was er sagt. Da war dann immer die Frage von den Kindern aus der Nachbarschaft, was sagt denn der Führer? Und dann habe ich da alles Mögliche reininterpretiert. Ich habe den Gott weiß was erzählt. Er hat gerade gesagt, einen schönen Gruß an deine Oma. Und dann haben wir ausprobiert zu den Mundbewegungen und es hat auch gepasst. Der Spielzeugprojektor von einst steht heute im kleinen Museum im Obergeschoss des Cafés. Und das ehemalige Garagenkino zeigt neben dem umfangreichen Lebenswerk von Edgar Reitz und seinen Lieblingsfilmen wie Jim Jarmuschs Patterson auch internationale Kurzfilme, von der Satire bis zur Tragödie. Alles, was in 30 Minuten passt, fasziniert den ehemaligen Professor für Film an der Karlsruher Hochschule für Gestaltung. In Europa gibt es, glaube ich, über 60 Filmschulen. Die machen alle Übungsfilme, das sind alles Kurzfilme. Da sind die jungen Leute im Alter zwischen 20 und 30, da sind sehr Begabte dabei. Also ich setze sehr darauf, dass wir insbesondere beim Kurzfilm auch die jungen Leute gewinnen. Junge Filmemacher werden eingeladen, ihre Werke mit dem Publikum zu diskutieren. Kurze Filme, die verbinden sich mit dem Kaffeebesuch auf eine ganz andere Weise. Da kann man sagen, ich möchte einen Kaffee, ein Stück Kuchen und einen Film zum Beispiel. Erzählt Edgar Reitz dem Premierenpublikum. Seine Vorstellung, nach dem Film besprechen die 30 Zuschauer die 30 verschiedenen Filme, die in ihren Köpfen abgelaufen sind, intensivieren damit ihr Kinoerlebnis. Ich denke schon, dass dieses Konzept eine Chance hat, nicht nur von der Auswahl der Filme her, sondern auch von diesem gemütlichen Dasein. Ganz toll, ja, genau. Ich hoffe auch, dass das sehr gut angenommen wird, weil dann ist es echt eine tolle Bereicherung für die ganze Region. Ja, es ist schön. Da verspreche ich mir sehr viel davon, dass das auch eine hohe Qualität hat, also eine hohe optische Qualität und akustische Qualität. Das kleine Kino on demand. Am Eröffnungswochenende wählt Initiator Edgar Reitz seinen Favoriten aus Hunderten von Dateien auf dem Server aus. Mach mal Dissonanz. Dissonanz, okay. Dissonanz ist 21:9. Da ändern wir gerade mal die Leinwand. Ja. Marcel Pawelczyk, Chef der Firma Automagie, sonst für automobile Klangsysteme zuständig, hat die Hightech-Anlage gebaut. Er steuert Film und Leinwand via Tablet an, überlässt Reitz den finalen Klick. Und wenn Sie jetzt okay drücken, okay, drücken dann geht's los. Ja, genau. Oh. Dem Zuschauer öffnet sich die aufgewühlte Innenwelt eines psychisch erkrankten Musikers. In der 15-Minuten-Animation Dissonance spielt die Hauptfigur unter anderem ein riesiges turbinenartiges Klavier, das sich dreht. Edgar Reitz gerät ins Schwärmen über das komprimierte Werk des fast 50 Jahre jüngeren Digitalkünstlers Till Novak, der in Mainz studierte und in Los Angeles lebt. Den Novak-Kurzfilm sah Reitz erstmals bei den Berliner Filmfestspielen. Ein unglaubliches Beispiel, das zeigt, in welche Welten die Kurzfilmleute heute einsteigen. Welten teils unentdeckter junger Künstler, die Kinobesucher im 3000-Einwohner-Ort Moorbach im Hunsrück ab sofort kennenlernen können. Der Filmemacher Edgar Reitz und sein kleines Kino in Moorbach im Hunsrück, Anke Petermann, berichtete.